unser Hund den Krieger und manche andere Krieger. Wir singen Eis und Kunst, doch wir sind Kunst. Und weil es so nicht bleiben kann, so fangen wir selber an. Er schaut heran, an dem Gold, was wir brauchen. Er geht nach vorn, auf Kraft und Kraft. Und Bomben und Granaten, der weiß nicht hin, zu helfen und zu warten. Der hört den Feuer gerade aus, der muss bei jedem Fenster raus. Der schwingt im Schnee in der Sonne, das gibt wie Munition verloren. Oh.